1. Die Familien überhaupt des Geschlechts Gilead, das zu den Sonnen Messias und Sommet zum Stamm Manasses und Josephs gehort, traten vor Mose und die Fürsten der Israelitischen Stamm, ein Angelegenheit vorzubringen. 2. Sie erinnerten Mose daran, das Jahwe im befohlen hat, den Israeliten das Land durch das Los als Erbesitz zu teilen, und das Jahwe im ebenfalls aufgetragen hat, den Tochten ihres Stammgenossen Zelophad des sein Erbe zu übergeben. 3. Sultan dies Tochter Jedok Manna aus anderen israelitischen Stammen heiraten, wird Erbesitz dem Erbe ihre Vata entzogen und dem Stamm ihre Ehemana zuschlagen, wodurch der ihnen zuste Hände Erbesitz verringet wird. 4. When das Haljafer die Israeliten intrit, wird Erbesitz entgultig dem Stamm ihre Ehemana hinzugefügt und somit dem Erbesitz ihres Vaterlichen Stamms dauerhaft entzogen. 5. Daraufhin gab Mose den Israeliten im Auftrag Jahwes die Anweisung, dass der Stamm der Son Josephs berechtigterweise gesprochen hat. 6. Dies ist Jahwes Befehl bezüglich der Tochter Zelophads, sie dürfen heiraten, wenn sie mochten, jedoch ausschließlich innerhalb ihres Vaterlichen Stamms. 7. Dies soll verhindern, dass israelitische Erbesitz von einem Stamm zum anderen übergeht, stattdessen sollen alle Israeliten ihren Vaterlichen Stammesbesitz bewahren. 8. Jeds Mädchen in den israelitischen Stammen, das Erbesitz erholt, muss einen Mann aus dem Geschlecht ihres Vaterlichen Stamms heiraten, im sich zu stellen, dass alle Israeliten ihren angestammten Erbesitz behalten. 9. Auf dies Weise soll verhindert werden, das Erbesitz zwischen den Stammen wechselt, und stattdessen jeder israelitische Stamm seinen eigenen Erbesitz bewahrt. 10. Die Tochter Zelophads handelten genauso. Why Jahweh es Mose befohlen hat. 11. Mahler, Thirza, Hogla, Milka und Noah, die Tochter Zelophads, heirateten die Son ihrer Onkel. 12. Sie heirateten Manna aus den Geschlechten der Son Manasses, des Sohns Josephs, sodass Erbesitz innerhalb des Stamms verblieb, zu dem das Geschlecht ihres Vaters gehort. 13. Die sind die Gebote und Recht Satzungen, die Jahwe den Israeliten durch Mose in den Steppen Moabs am Jordan gegenüber Jericho erteilt.